Hase nur verwegener Schar. In dein eigenes, dein Gefeide, rase nur, rase, verwegener Schwarm, verwegener Schwarm, in dein eigenes, dein Gefeide. Rase nur, verwegener Schwarm, rase nur, rase nur, in dein eigenes, dein Gefeide, in dein eigenes, dein Gefeide. Rase nur, verwegener Schwarm, rase nur, verwegener Schwarm, rase nur, in dein eigenes, dein Gefeide. Wasche nur den frechen Arm, voller Wut, voller Wut. Wasche nur den frechen Arm, voller Wut. In Unschuld gebrüder Blut, uns zum Abscheu, dir zum Leide, uns zum Abscheu, dir zum Leide, uns zum Abscheu, dir zum Leide. Dir zum Leide. Weil das Gift und der Krieg von deinem Neide, weil das Gift und der Krieg von deinem Leide. Dich mehr als August und trifft. Verwegener Schwarm, rase nur, verwegener Schwarm. In dein eigenes, dein Gefeide, rase nur, rase, verwegener Schwarm, verwegener Schwarm, in dein eigenes, dein Gefeide. Rase nur, verwegener Schwarm, rase nur, in dein eigenes, dein Gefeide, in dein eigenes, dein Gefeide. Rase nur, verwegener Schwarm, rase nur, verwegener Schwarm, rase nur, in dein eigenes, dein Gefeide.